Um 7 Uhr morgens am 6. Juni 1906 schellte ein Dienstmädchen an der Tür der Wohnung im 5. Stock der Via Nardones 95, in dem eines dieser Paare lebte. Als niemand öffnete, alarmierte das Mädchen den Besitzer des Gebäudes, der sogleich, zumal die Bewohner ihm nicht ganz unbekannt waren, über die Straße zum Polizeirevier von San Ferdinando eilte. Dort schilderte er sein Problem einem gewissen Simonetti, der mitkam, um den Vorfall zu untersuchen. Simonetti bat um einen Generalschlüssel, und die beiden Männer gingen hinauf in den 5. Stock. Die mit teuren Möbeln und üppigen Vorhängen ausgestattete Wohnung lag ruhig im Morgenlicht. Offenbar war niemand zu Hause. Im Esszimmer stellte Simonetti fest, dass der Abendbrottisch nicht abgeräumt war. Auch ein paar angebissene Törtchen von einer nahen Konditorei lagen dort noch. Als nächstes ging er in das geschmackvoll mit rot gepolsterten Möbeln aus junger Walnuss eingerichtete Schlafzimmer, wo Kleidung und der Inhalt diverser Schmuckkästchen verstreut lag. Die Fensterläden sperrten die sengende italienische Sonne aus, das Nachttischlämpchen brannte. Sein Licht beschien eine Gestalt auf dem Bett, eine Frau, deren dunkles Haar sich über das weiße Seidennachthemd fächerte. Unter dem Nachthemd fand Simonetti 13 Stichwunden im Oberkörper bis hinauf zum Hals. Alles war voller Blut, erinnerte er sich später. Die Frau hieß Maria Cutinelli. Zu Lebzeiten war die schöne Frau, berüchtigt für ihr abenteuerliches Leben, unter den klügsten und vornehmsten Elementen der Malavita gewesen, in der neapolitanischen Unterwelt also. Mit 39 hatte sie Gennaro Cuocola geheiratet, den Sohn eines angesehenen Lederhändlers, der im für Verbrechen und Ausschweifungen bekannten Viertel Vicolo di Santa Lucia in schlechte Gesellschaft geraten war. Cuocola war Mitglied der Camorra, ein Basista, genauer gesagt ein Verbrechensstratege. Seine Frau jedoch war eine Adescatrice gewesen, ein Polizeispitzel. Beides riskante Berufe, doch der von Maria war im korrupten, geschwätzigen Neapel noch einen Tick gefährlicher. Simonetti meldete den Fund seinen Vorgesetzten, von denen einer Marias Tod in seinem Bericht als typischen Uxorizid wertete, als Ermordung einer Frau durch ihren Ehemann. Der Beamte wollte den Bericht gerade unterzeichnen und Cuocola verhaften lassen, als ein anderer Polizist mit einer Neuigkeit in sein Büro eilte. Ein Fuhrmann hatte an der Cupa Calastro, einem wunderschönen Fleckchen am Ufer, wo sich an Sommerabenden Liebespaare zum Spaziergang trafen, eine zweite Leiche gefunden. Sie war noch übler zugerichtet als Maria. 47 Einstiche, deren Dreiecksform exakt den Wunden auf der Leiche in der Via Nardones glich. Der Tote wurde identifiziert als Gennaro Cuocola. Der Beamte legte seinen Bericht wortlos zur Seite. Die Morde an der schönen Maria und ihrem liederlichen Gatten waren ein Knüller in der italienischen Presse.